नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजा चरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवा ति स्वाकातो भगवता धम्मो संदीथिको अकालिको एहिपासिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदितंबो विनुहि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदा चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठ पुरिसपुगला एसे भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो नहि सति युति। So, gestern haben wir erklärt die zweite Übung, die vier Körperstellungen. Und die dritte Übung ist die Übung von Wissensklarheit. Wir haben schon gesagt, dass diese zwei Übungen in der Tat eine Folge ist. Ob wir davon bewusst sind oder nicht, wir verbringen unser Leben in den vier Körperstellungen. Und in den vier Körperstellungen machen wir die verschiedenen Aktivitäten, die zusammengefasst sind. Ich glaube, 21 oder 22 verschiedene Aktivitäten, die wir dann in den vier Körperstellungen machen. Und wir haben schon erklärt, was das bedeutet, mit Wissensklarheit gehen, mit Wissensklarheit sitzen und so weiter, die vier Körperstellungen mit Weisheit, dass man weiß, dass man in den vier Körperstellungen verweilt. Hier wird nicht gesagt mit Wissensklarheit, hier wird gesagt, mit Weisheit weiß der Übende, dass er geht, dass er sitzt. Und Weisheit hier bleibt, wie wir schon erklärt haben, Weisheit von der Ichlosigkeit. Diese Weisheit von der Ichlosigkeit, also diese zweite Übung und dritte Übung, wie sie in Satipatthana Sutta erklärt haben, wir haben dieselben Übungen, nur die dann Ende von der Erklärung, wie wir schon gesagt haben, ist ganz anderes. In Satipatthana Sutta, wir haben Samudaya Dhamma Anupassi, Vaya Dhamma Anupassi, Samudaya Vaya Dhamma Anupassi. Er betrachtet Entstehung und Vergehen, Entstehung und Vergehen innen, draußen, das ist dann Vipassana, rein Vipassana. Hier wird nicht von Vipassana gesprochen, wir haben ganz andere Erklärung. Er sammelt, er benutzt diese Übungen, um den Geist innerhalb des Körpers zu sammeln. Damit er von den Sara Sankapa, wir haben übersetzt, von den laufenden Geisteskonstruktionen, dann wird er los. Was heißt das? Dass er nützt diese Übungen zwecks Samadhi. Samadhi natürlich hat zwei Bedeutungen. Es gibt Shamatha Samadhi, es gibt Vipassana Samadhi. Vipassana Samadhi ist Samadhi, das analysiert. Shamatha Samadhi ist Samadhi, das Sachen, die Erfahrung zusammensetzt in eine Ganze. Deswegen bleibt der Geist, derselbe Geist, lange Zeit. In Vipassana, der Geist ändert sich immer, indem er die Objekte analysiert, er ändert sich immer. Aber er ändert sich in Samadhi, in Kanika Samadhi. In Samadhi, Entstehung und Vergehen in jedem Augenblick, das ist dann Vipassana Samadhi. In der Abhidhamma technisch wird gesprochen, wenn sie Abhidhamma von Samadhi spricht, spricht von 8 Sorten von Samadhi. Erste Sammlung, zweite Sammlung, dritte Sammlung, vierte Sammlung, dann in feine körperliche Objekte und dann 4 Sammlungen in korblose oder formlose Objekte. Dazu kommt noch angrenzende Sammlung und dazu kommt noch diese Kanika Samadhi von Vipassana. Dann kann man 10 Sorten technisch 10 Sorten von Samadhi in Abhidhamma. Aber es gibt in der Tat, wir haben schon gesagt, wörtlich Samadhi bedeutet, dass man Samadhana. Sam heißt zusammen, auch heißt korrekt. Adhana heißt, dass man korrekt und zusammen den Geist auf Objekt platziert. Ja, platziert kann man sagen. Ja. Na prima. indem man der Geist richtig, also zusammen und gleichmäßig an Objekt anwendet, übt man Samadhi. Das heißt, dass im weiteren Sinne Samadhi ist auch, wenn Sie hier sauber machen und der ganze Geist sich da sammelt an sauber machen und nur sauber machen da ist, das ist auch Samadhi. Der Geist bleibt gesammelt und deswegen er hat keine Probleme. Die Probleme kommen, wenn der Geist sich zerstreut. Solange der Geist gesammelt ist an dem, was er macht, vorausgesetzt die Aktivitäten, die wir machen, sind Sinn, haben Sinn, sind vorteilhaft, dann können wir in Samadhi bleiben. Und da kommen wir zu dem ersten Aspekt von Wissensklarheit. Sampajana Kari Hoti. Er macht Sampajana Kari. Er macht mit Sampajanya. Sampajanya wird übersetzt als Wissensklarheit. Er macht, was er immer macht, mit Wissensklarheit. Abhikante, Patikante, Sampajana Kari Hoti und so weiter. Er geht vorwärts, er geht rückwärts mit Wissensklarheit. Wie kann er das machen? Wir haben schon gestern darüber gesprochen, die Übung von Wissensklarheit wird in der Theravada-Kommentartradition mit 4 Aspekten erklärt. Die Erklärung von den 4 Aspekten ist ein bisschen anderes in der Kommentarliteratur und Subkommentarliteratur, aber ist wieder ein bisschen anderes in Abhidhamma. Wir wissen, diejenigen, die Buddhismus studieren, wissen, dass Abhidhamma immer betont die sogenannte, was der frühe Buddhismus nennt, Paramatas, höchste Realitäten. Solange man so Abhidharma-Lehre nach in den höchsten Realitäten bleibt, übt man Saatika Sampajana. Saatika wird, ich glaube, der Jnanaponika übersetzt das als Zweck. Artha heißt Vorteil. Man, indem man Samadhi, in Samadhi von Shamatha oder Vipassana bleiben möchte, muss man unbedingt etwas Vorteilhaftes oder zweckmäßig, kann man sagen? Zweckmäßiges. Zweckmäßiges muss er unbedingt machen. Wenn er macht, was nicht zweckmäßig ist, was nicht vorteilhaft ist, dann kann er nicht seinen Geist innerhalb sammeln, nicht zerstreuen. Nur dann die Samadhi, analytische Samadhi von Vipassana oder die Samadhi von Parigaha, von Zusammensetzen in eine Einheit, das ist dann Shamatha, eben können. Nur indem man etwas Vorteilhaftes, Zwecksmäßiges treibt. Zum Beispiel, wenn man was klauen möchte, was nehmen, was jemandem nicht gehört, wird man nicht wohl diese Samadhi, rechte Samadhi eben kennen, indem man nicht etwas Vorteilhaftes, was für ihn Zweck hat und für auch für die anderen Wesen, das, was für einen Zweck hat, soll auch für die anderen Zweck haben. Wenn er das macht, dann kann er den Geist sammeln, gesammelt bleiben. Aber wenn er stirbt, muss man immer gucken, ob jemand ihn nicht sieht. Dann hat er Angst, der Geist wird zerstreut, er wird aufgeregt. Er kann nicht, obwohl in dem der Tat von Stellen, er kann sich konzentrieren, damit er gut macht. Es gibt Diebe, Experten, die es ist meinem Freund passiert, ich habe selbst gesehen, die machen so geschickt, dass man überhaupt nicht weiß, dass sie was genommen haben aus der Tasche. Dann plötzlich, nach einem Tag, sucht er sein Geld weg. Sie machen so geschickt, dass er überhaupt nicht weiß. Damit er so macht, der Dieb, muss er auch Konzentration haben. Aber diese Konzentration, er kann nicht aufrecht halten. Das ist dann Micha Samadhi, das ist nicht Konzentration von einem heilsamen Geist, sondern Konzentration von unheilsamen Geist. Diese Konzentration kann nicht dauerhaft sein. Und auch kann nicht natürlich, was ist Zweck von Samadhi, die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Wenn es unheilsamer Geist ist, dann kann man nicht eben sehen Sachen, wie sie wirklich sind. Samahitam Chittam Yathabhutam Pasati. Nur der Geist, der gesammelt ist, kann sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Das ist der Hauptzweck von Samadhi, das in Abhidhamma betont wird. Aber was hat Zweck? Darüber gibt es jetzt Diskussion über den Gelehrten, die nach den Kommentaren von Satipatthana, es gibt Gelehrten, die meinen, dass sogar wenn man etwas Praktisches macht, zum Beispiel man näht die Robe oder man macht die Hütte sauber und so weiter. Das ist auch dann zwecksmäßige Aktivität, in der man dann Samadhi aufrecht halten kann. Der Lehre von Abhidharma aber zwecksmäßig ist, im höchsten Sinne zwecksmäßig ist, wenn man bei den Paramatas, bei den höchsten Realitäten bleibt. Das ist die höchste Zwecksmäßigkeit nach der Abhidharma-Lehre. Wenn man so macht, natürlich wird er es manchmal sehr schwer finden, dann in dem praktischen Leben, im täglichen Leben sich durchzusetzen, indem er in höchster Realität lebt, dann sieht er nicht, was die anderen brauchen, was sich ziemt zu machen, um den anderen zu helfen und so weiter. Deswegen, es wird betont, dann besonders in der Mahayana-Lehre, Zen und so weiter, die Zwecksmäßigkeit ist, auch immer, was immer man macht, ob es sauber machen ist oder welche immer Aktivität, die einen Zweck hat, vorteilhaft ist für selbst und für die anderen, was man macht, wenn man sich in sich selbst sammelt und die Totalität von dem Wesen mit der Aktivität, das man macht, spürt, das ist auch dann Wissensklarheit. Also wir haben zwei Wissensklarheiten, dann analytische Wissensklarheit und Wissensklarheit von dem Zweck im Sinne, dass man das, was vorteilhaft für einen ist und für die anderen, mit vollen, gesammelten Geist macht, nicht zerstreut. Wenn wir Kaya Gata Sati Sutta studieren, dann hier wird dieser Aspekt betont, nicht diese analytische Weisheit, vielmehr Weisheit, dass man, was immer man macht, alle praktischen Sachen, die man im täglichen Leben erledigen muss, dabei die macht sie zu guten Zweck mit vollgesammeltem Geist. Nur mit, wenn die Aktivitäten, die man macht, Zweck haben und zweckmäßig sind, dann wird man imstande sein, kontinuell Samadhi zu üben. Das ist der erste Aspekt. Das heißt Sa-Atika. Sa heißt zusammen, Ata oder Arta heißt Zweck oder Ziel. Ziel von diesen, auch Zweck, Ziel, Ata bedeutet auch Objekt. Das heißt, dass was man macht, hat einen guten Objekt, einen guten Zweck. so dass der jenige, der das macht, bei dieser Aktivität seinen Geist innerhalb des Körpers sammeln kann, nicht ihn zerstreut. Das heißt, der Übende ist völlig eins mit der Bewegung oder der Aktivität, das er macht. Dann, wir haben zwei Aspekte, wenn wir das mit, Erklärung, dass wir gestern hatten, von den vier Körperstellungen zusammensetzen. Der Ibende ist bewusst von Ichlosigkeit, von dem Geist und dem Objekten des Geistes. Und macht eine Tätigkeit durch die fünf Aggregate, die zweckmäßig ist. Das heißt, er macht diese Aktivität, das zweckmäßig ist, mit allen Wesen, mit Totalität von seinem Wesen. Das ist der erste Aspekt. Zweiter Aspekt ist Sappaya Sampajanya. Sappaya heißt, ich glaube, der Jnanaponika übersetzt das als Eignung. Geeignet. Was geeignet ist. Das heißt, dass man das macht mit den rechten Mitteln. Jetzt der Kommentar, damit wir das verstehen, was Saatika und was Sapaya, was ist der Unterschied? Erklärt Folgendes. Zum Beispiel ein Samanera, Bhikkhu, junge Bhikkhu geht zu Stupa für Verehrung. Das natürlich ist zwecksmäßige Aktivität für einen Samanera, indem er dann dadurch Sada, Glaube entwickelt. Verehrung entwickelt, das sind die Vertrauen, das sind die Qualitäten, die er unbedingt braucht, damit er seine Aufgabe als Samanera oder Bhikkhu erfüllen kann. Ohne Sada, dann kann er nicht richtig ein Samanera oder ein Bhikkhu sein. Das ist Anfang von allen, Sada ist der Anfang von allen heilsamen Aktivitäten. Dann, indem er geht zu Stupa zu verehren, dann natürlich hat es Sinn. Dann aber in der Stupa gibt es Sammlung von Laien, die dann die Rezitation von den Mönchen und von den Samaderas hören und da auch teilnehmen, so wie es heute in Sri Lanka oder Thailand üblich ist. Üblich. Nicht übrig ist was anderes. Üblich ist. Das ist von Übung. Übung. Übung macht den Meister. Üblich ist. So. Da gibt es Sammlung von den Laien, da gibt es auch Sammlung von alle schöne, verschiedene schöne aussehenden Mädeln, die da auch sitzen. Und der junge Samanera sitzt neben ein schönes Mädel, dann er hört nicht die Rezitation, er rezitiert. Er denkt an was anderes. Das ist dann, obwohl er hat gewisse sinnlose Aktivitäten gemacht, er hat das nicht geschickt gemacht, nicht auf geeignete Weise. Das ist dann Sapaya Sampajanya. Man muss die Sachen, die man macht, geschickt. Was hier gemeint ist, in der Tat, ist Geschicklichkeit. Zum Beispiel, ich wohne jetzt bei mir in Tschechien in einer Siedlerei. Ich mit der Achse, ich muss Holz hacken. Wenn ich meine eigene Holz hacken, ist natürlich nötig, indem man Holz braucht für den Ofen. Jetzt, wenn ich nicht geschickt bin und mein Finger ab, dann ich, obwohl ich mich konzentriere an Hacken von dem Holz und mache was Sinnvolles, wenn ich aber da verletzt bin, dann mache ich nicht geschickt, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren und Geist sammeln, dann werde ich oi, oi, oi springen. Dann das, was man macht, muss zweckmäßig sein und muss auch geschickt sein. Geeignet sein. Wie wird es erklärt in den Kommentaren? Zum Beispiel der gute Bhikkhu, der hat sich entschlossen, er will weg von dem Leiden, er hat was Schriften von Buddha gelesen, hat gelesen, das Leiden ist von Tanha, von Durst bedingt, dann er sieht, wie viele Begierde er noch hat, dann er entscheidet sich, die Asubha Bhavana muss ich meditieren, damit mich meine Begierde ein bisschen schwach mache, verschwäche. Abschwäche. Na prima. Abschwäche und abwasche. Wenn ich meine Begierde abschwäche und abwasche, dann bin ich von Leiden frei, hat er sich entschlossen. Dann geht er, der Junge, geht er zum Friedhof in Indien. Früher noch hat man die Leichen einfach mit Stoff umgewickelt und auf einem bestimmten Platz liegen lassen, wo die Schakalen sich gesammelt haben und andere Tiere, die sie dann da fressen. Das war ein sehr gefährlicher Ort auch. Dort geht er meditieren, entschlossen, jetzt abschwäche und abwasche ich die Wurzel von meinem Leiden. Dann sieht er eine Leiche von einer schönen Frau, das noch nicht von den Tieren gefressen ist und meditiert über diese Leiche, dann statt die Begierde zu schwächen, nur abwaschen, die kommen, noch mehr Begierde kommen. Das heißt, er macht Saatika, etwas, was Zweck hat. Er will die Begierde abschwächen, aber er macht ungeschickt, er macht auch ein Objekt, das nicht geeignet ist. Also die beiden müssen da sein, damit man den Zustand von Samadhi aufrecht halten kann. Man muss die Tätigkeiten, die man macht, müssen zweckmäßig sein und müssen auch geeignet für die Gelegenheit, kann man sagen. Was lehrt uns die Weisen von Abhidhamma? Die lehren auch, dass diese Sapaya Sampajanya, die Eignung Wissensklarheit, ist auch nichts anderes als, dass man Geschicktheit findet, wie man bei den höchsten Realitäten bleibt. Da werden immer die höchsten Realitäten betont. Das heißt, dass man dieser Vipassana-Aspekt wird betont, analytische Meditation. Damit man bei höchsten Realitäten bleibt, muss man unbedingt Vipassana üben. Vipassana Samadhi. Aber in unserem Text, was betont ist, ist Shamatha Samadhi, nicht Vipassana Samadhi. Der Geist sich sammelt und die laufenden Gedanken gehen weg. Dann findet man tiefe Ruhe. Das ist, was betont ist in unserem Text. Aber diese zwei Aspekte muss man schon verstehen. Diese zwei Aspekte sind da. Indem man Shamatha übt, hat man keine Probleme, solange der Geist sammelt ist. Er kann nicht Probleme haben. Nur wenn der Geist zerstreut ist und der Geist kann nicht sammelt bleiben, wenn er keine zwecksmäßige Aktivität und geeignete Aktivität macht. Sehr wichtig zu verstehen. Es wird gesagt, dass es ein Vers in Dhammapada sagt, Nati jhanam apanyasa, nati panya ajhanasa, yasa panya cha jhanam sa so nibanasa santike. Wenn jemand hat Dhyana, ohne Weisheit gibt es kein Dhyana, ohne Dhyana gibt es keine Weisheit. Wenn man Dhyana und Weisheit hat, ist man in der Nähe von Nirvana. So wird gesagt in Dhammapada. Und das ist viel Bedeutung für uns. In der, was wird betont hier, der Samatha in der Theravada-Lehre, Samatha und Vipassana sind anderes. Man unterscheidet, Samatha ist Voraussetzung für Weisheit, aber Samatha ist nicht Weisheit. Die Sachen sind ein bisschen anderes, wenn man dann sich mit den späteren Schriften beschäftigt. Diese Samatha ist auch nichts anderes als Weisheit, indem es mit der Suche nach Soheit oder mit Verständnis von Soheit verbunden ist. Und das ist auch für Bedeutung hier für Verständnis von unserem Text. Diese Gedanken sind nicht aus der Luft gekommen. Diese Gedanken sind basiert auch auf den früheren Texten. Also diese Erfahrung von Totalität von Wesen in dem Sinne, dass wir schon gestern darüber gesprochen, in den vier, die Wissen von Leerheit oder Ichlosigkeit in den vier Körperstellungen, dann auch führt zu dieser Intuition über die Totalität von Wesen, die sich auch dann als Shamatha und Vipassana zusammenfassen kann. Das ist, was wird dann in späteren Buddhismus betont. Die zwei, Shamatha und Vipassana, lassen sich in solche Übung dann nicht trennen. Die Shamatha heißt Intuition dann und Vipassana heißt Betrachtung von Vergänglichkeit. Wenn diese Intuition von Totalität wenn wieder Gedanken kommen, wenn der Geist verlässt diese Totalität von Wesen, dann was geschieht? Dann geschieht Vipassana. Vipassana heißt dann Verständnis von Dukkha, von Leiden, von Vergänglichkeit. Nicht nur eigenes Leiden von Vergänglichkeit, sondern hier dann Leiden von allen Wesen, indem sie nicht in diesen Zustand von Totalität bleiben können. Das sagen wir nur beiseite, damit wir ein bisschen weitere Verständnis von dem Text haben, weil diese Ideen auch sind teilweise basiert als diese Texte, nicht auf andere Texte. Das ist dann zweiter Aspekt. Erster Aspekt, wenn man mit Wissensklarheit arbeitet, in dem, was man gerade macht, man muss zwecksmäßig sein, man muss Eignung haben, ist ja. Ja, kann man sagen. Geeignete Mittel. Geeignete Mittel anwenden. Und dritte ist Gochara Sampajanya. Alle Aktivitäten, die man macht, sollen mit Gochara verbunden werden. Was ist Gochara? Gochara wird erklärt in Satipatthana Kommentar als Kamatana. Kamatana, die erlaubt den Meditierenden, den Yogi, der Objekt von seiner Sammlung nicht verlieren. Das heißt, das wird erklärt in dem Kommentar zu Satipatthana, dass auch in Deutsch übersetzt wurde. Das heißt, dass der Mönch, der auf seinen Betteln-Rundgang geht, er vergisst nicht, wenn er über Atem arbeitet. So wird es auch gelehrt in den Waldklostern heutzutage, was immer für Aktivitäten man macht, man soll nicht den eigenen Mittel für Konzentration, zum Beispiel Anapanasati, Objekt verlieren. Das ist dann Gochara Sampajanya. Wie man Gochara Sampajanya, wie ein guter Mönch Gochara Sampajanya übt. Es gibt viele, viele Beispiele in Visuddhimagga. Sehr gutes Beispiel, den ich besonders mag, ist ein gewisser Mönch namens Tissa, der meditiert über Skelettmeditation. Die Skelettmeditation sehr üblich bei den Waldmönchen. Und er meditiert sehr, er geht mit seiner Schale an seinen Bettelgang. Und als er in den Wald geht, dann trifft er eine schöne, geschmückte Frau, die zu ihm kommt und will lächelt an ihn und wird ihn locken. Aber der gute Mönch geht weiter und interessiert sich überhaupt nicht. Nach einer Weile dann trifft der Mann von dieser Frau, der dann verzweifelt im Wald seine Frau sucht. Und er fragt ihn, Ehrwürdiger, haben Sie bitte eine Frau am Wege getroffen? Dann der Ehrwürdige sagt, ich weiß nicht, aber da war ein Skelett. Ich weiß nicht, ob es eine Frau war, ein Mann, aber ich habe bei der Kreuzung oder wo, da habe ich ein Skelett getroffen. Ich weiß nicht, ob das Frau oder Mann war, aber jemand war da. Was heißt das? Der meditierende Mönch, der sollte, so wenn er Gochara Sampajanya übt, er sollte immer sein Meditationsobjekt, Sammlungsobjekt mit dem inneren Auge immer sehen können, nicht verlieren. So ein Mönch, das leicht ein Arahat werden kann, ist ein Mönch, das sein Meditationsobjekt bringt zu dem Dorf, wo er betteln geht. Er behält ihn, weil er bettelt, und er bringt ihn wieder zurück zum Waldkloster, wo er wohnt. Das ist ein Mönch, das schnell, schnell ein Arahat werden kann. Ein anderer Mönch, so wie Meistern sind, vielleicht tragt sein Meditationsobjekt, weil er in die Stadt geht, aber in der Stadt, dann fängt er an, sich zu merken, wo es schöne Sachen gibt, wo es was für Leute da sind, was sie machen und so, dann sein Meditationsobjekt weggeht und sein Geist fängt an zu wandern. Viele Erinnerungen dann kommen an die schönen Sachen, dass er genossen hat, die ähnlich aussahen und so weiter. Und Konzentration geht weg. Oder ein anderer Mönch, geht zu betteln, ja, auf dem Wege, er kann schon Meditationobjekt behüten. In der Stadt wird er eingeladen und quatscht dann mit den Laien und verliert sein Meditationsobjekt. Aber auf dem Wege zurück wieder erinnert sich an ihn. Solche Mönch hat noch Hoffnung. Aber natürlich, die schlimmsten Mönche sind die, die zu betteln gehen, ohne Meditation, ohne Konzentrationsmittel, in der Stadt bleiben ohne Konzentrationsmittel und weg und zurückkommen in die Einsiedlerei auch ohne Konzentrationsmittel, dann natürlich, die Meditation kann nicht gut gehen. Dann jetzt, indem sie möchten, dass Meditation weiter gut geht, dann versuchen sie auch, während der Aktivitäten, die sie machen, ab und zu, nicht immer, manchmal sich voll konzentrieren an das, was man gerade macht, manchmal auch bei der Konzentration, die Konzentration bleiben lassen bei dem Objekt, mit dem man sich in Sitzmeditation beschäftigt. Beide sind eigentlich geeignet, um den Geist zu schützen und den Geist innerhalb des Körpers behüten. Nur der Geist, das innerhalb des Körpers behütet wird, verliert dann nicht die Meditation. Und wenn man die Meditation verliert, dass diejenigen, die versucht haben, intensiv zu meditieren, wissen wohl sehr gut, hier muss man sie wieder aufbauen. So, dann kann man lange Zeit üben, aber die Erfolge kommen nicht unbedingt. Obwohl es auch nützlich sein kann, in dem Sinne, dass man sich gewöhnt, was Gewohnheit wird, wird echt sein, was nicht Gewohnheit ist, wird nie echt sein können. Aber diese Gewohnheit, wenn man nicht in den Außersitzmeditation, wenn man nicht weiter Konzentration übt, diese Gewohnheit wird sehr, sehr langsam kommen können. Nur wenn man konsequent übt, diese Gewohnheit kann bleiben. Und dann ist es echt. Dann macht man natürlich konzentriert. Und wenn man konzentriert macht, Aktivitäten, die zwecksmäßig sind und die geeignet sind, hat man immer weniger Probleme im Leben. Alle Probleme kommen mit dem zerstreuten Geist. Bitte seien Sie damit immer bewusst. Seien Sie davon immer bewusst. Und dann, wir kommen jetzt zu dem wichtigsten Aspekt von Wissensklarheit. Asamoha Sampajanya. Asamoha Sampajanya ist in der Tat das wahre Wesen von Satipatthana-Übung. Wir üben Satipatthana, damit wir Verblendung, Moha ist Verblendung, Asamoha ist Nicht-Verblendung. Asamoha Sampajanya heißt die Wissensklarheit im Sinne von Beseitigung von Verblendung. Und wir Wir haben schon darüber gesprochen, dass in den Kommentaren in Theravada die Übung von Satipatthana, so wie es in zum Beispiel in Satipatthana Vibhanga und besonders in Satipatthana Vibhanga Kommentar, Samoha Vinodani heißt die Abschaffung von Samoha, Asamoha Sampajanya ist die Wissensklarheit im Sinne von Nichtverblendung. Asamoha, Nichtverblendung. Wann, was macht, was heißt, dass man in der Vibhanga wird geschrieben, wenn man Kaya Gata Sati übt? Wie übt man? Sehr wichtig zu verstehen. Man übt, indem man alles erfährt, durch den Körper, und löst die vier Ghanas. Wenn die vier Ghanas gelöst sind, wir haben Ghanas, werden in der deutschen Übersetzung als Verdichtungen, ist ein Synonym, Verdichtung ist ein Synonym für Avijja, Nichtwissen. Wir haben Nichtwissen, indem wir nicht unsere Mamsa Chakku, nicht unsere Fleischaugen, sondern unsere Dhamma-Augen, unsere Panya-Augen, unsere Weisheit-Augen, unsere Dhamma-Augen, Verdichtung haben, kann man sagen? Verdichtet sind? Wie sagt man? Verdichtet sind? Prima. Na Spitze. Unsere Weisheit, Auge. Oder verschleiert. Verschleiert. Ja, na prima. Na prima. Verschleiert, gar nicht schlecht. Unsere innere Auge ist verschleiert durch diese vier Schleier. Vier Verdichtungen. Schleier. Ne. Plural auch Schleier? Ja, also ein Schleier, zwei Schleier. Drei Schleier. Drei Schleier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meine Mutter kocht die Rübe. Verschleier. Das ist wie Vorhang. Vorhang, ja, ich weiß, Verschleier. Ja. Verschleier, Verdichtung. Was heißt das? Einfach, man sieht ohne Weisheit. Und wir haben schon gesagt, man soll, indem man Satipatthana übt, man soll alles lernen zu machen mit Weisheit. Dazu übt man Satipatthana. Die Achtsamkeit ist die Voraussetzung und der Wurzel für Weisheit. Die Weisheit kommt durch Sati. Und wir haben schon erklärt, das Wesen von Sati ist nichts anderes als Samadhi. Ist die Fähigkeit zu bleiben bei dem geeigneten Objekt mit einem Geist, das nicht wackelt. Dadurch wird er imstande sein, sich immer klar an das Objekt der Betrachtung erinnern. Und er bleibt, solange er ihn braucht, im Bewusstsein. Man vergisst nicht den Objekt, den man braucht. Das Objekt, das man braucht. Wie kann man das machen? Wir haben schon erklärt, indem die Wahrnehmung fest ist. Wenn die Wahrnehmung ist eine Wahrnehmung von einem heilsamen Geist, das zwecksmäßig ist und geeignet ist, haben wir keine Probleme. Das soll man darüber immer nachgrübeln und sehen im täglichen Leben, ob es wirklich so ist oder nicht. Dann die vier Verdichtungen ist das, dass so die Lehre von den Kommentaren ist das eben, was unsere das in unseres Leben Nichtwissen hineinbringt. Und wenn wir mit Nichtwissen machen, tätig sind, wir erzeugen Leiden. Leiden ist durch Nichtwissen erzeugt. Und wie dann das Prozess von Beseitigung von der von Leiden ist in den Kommentaren dann erklärt als Prozess von Beseitigung von den vier Verdichtungen. Wenn man die vier Verdichtungen beseitigt hat, dann wird man mit Weisheit wissen, ich gehe, ich sitze, ich stehe, ich liege. Wenn man in diesen vier Körperstellungen die Wissensklarheit aufrecht hält, die Probleme verschwinden so wie Wolken im blauen Himmel. Dann weiß man, wer da sitzt, wer da geht, wer da steht, wer da liegt. Was ist erste Verdichtung? Erste Schleier. Erste Schleier heißt Santatighana. Wir haben schon darüber gesprochen und diese Schleier ist besonders wegen unserer Gewohnheiten, wegen unserer Erziehung, ist besonders kopfig. Was ist Santatighana? Santatighana ist, dass wir nicht imstande sind, sehen, sich selbst und die anderen als ein Prozess. Hm? In dem die einzelnen Teile von dem Prozess entstehen wegen Bedingungen und Ursachen und auf natürliche Weise vergehen, sobald sie entstanden sind. Das ist das Wesen von unserer weltlichen Erfahrung. Nichts anderes wir erfahren als das. Wenn man das sieht, dann hat man diese Santatighana gelöst, diese Schleier, das verhielt, dass alles, was innerhalb von uns und außerhalb von uns geschieht, sind nur Prozesse. Diese Prozesse können nur existieren, indem die einzelnen Teile von diesen Prozessen, die diese Prozesse zusammenbringen, entstehen und vergehen in demselben Moment. Wenn sie das nicht machen, dann können sie sich nicht ändern. Das haben wir schon erklärt. Indem es so ist, dann wir finden nicht in diesen Prozessen ein Kern, das dauerhaft ist. Dann was Abhidharma-Lehre besonders betont ist, dann Samuha Sampajanya. Samuha Sampajanya. Samuha heißt Konglomerat, oder wie sagt man? Ja, kann man sagen? Was wir erleben, wir haben schon erklärt, ist die Nama Kalapa und Rupa Kalapa. Nama Kalapa heißt wie haben wir Kalapa übersetzt? Gar nicht. Das was? Also Partikel, Einzelteile. Verbund. Verbund. Der Geist, das wir benutzen, ist ein Verbund von geistigen Faktoren. Deswegen kann man nicht von einem Ich sprechen. Und die Körperlichkeit, die wir erfahren, ist auch ein Bund von Rupas. Deswegen kann man auch in Bezug auf Rupas von keinem Ich reden. Wenn man von, wie Lakhana Sutta in Anguttara Nikaya erklärt, wenn man von einem Ich in Bezug zu Rupa, zu Körper oder in Bezug zu den Gefühlen, zu den Wahrnehmungen und so weiter sprechen konnte, würde man sagen können, möge ich so und so sein, möge mein Körper so und so sein und nicht so sein. Aber das können wir eben nicht machen. Können wir sagen, naja, meine blauen Augen ist langweilig, ich möchte jetzt braune Augen haben, können wir sagen? Die Nase kann man verändern. Meine weiße Haare sind nicht gut. Ich möchte wieder schwarze Haare haben. Können wir sagen? Können wir nicht ändern. Wenn wir uns entscheiden, wir wollen wieder schwarze Haare haben, können wir nicht machen. Die schwarzen Haare kommen nicht. Vielleicht, wenn wir kommen, wenn wir nehmen Farbe oder so. Aber das ist nicht, was gemeint hier ist. Wir haben nicht Kontrolle über diese diese Sachen. Wir haben nicht uns gewählt, mit welchem Körper und mit welchem Geist wir geboren sind. Hm? Wir sind geboren in dem Körper und in dem Geist, ohne unsere unsere Kraft zu entscheiden, unsere Möglichkeit zu entscheiden. Also die Körperlichkeit und Geistlichkeit, das sind die Sachen, dass wir immer, das ist Inhalt von allem, was wir in der Welt erfahren, ist nicht ein ein Geist und eine Körperlichkeit, sondern sind viele, viele Teile, die zusammengesetzt sind in Verbund. Das heißt, dass man nicht von einem Ich da sprechen kann. Der dritte Aspekt von unsere Schleier von Nichtwissen ist, alle diese Bestandteile von Rupa und Nama haben besondere Kicca, besondere Aktivität, Funktion. Hm? Gefühl hat andere Funktion, Wahrnehmung hat andere Funktion, Aufmerksamkeit hat andere Funktion. Alle diese Sachen kommen in einem Geist zur gleichen Zeit. Indem in einem Geist zur gleichen Zeit kommen zusammen verschiedene Faktoren, mindestens 7 Faktoren, jeder, das ist Minimum. Hm? Jeder hat andere Funktion. Wie kann man da von einem Ich reden? Wie kann man reden von etwas, was mir gehört? Und mit der Körperlichkeit genauso. Was wir erleben als Körper ist nicht anderes als Härte, Weichheit, Grobheit, Feinheit, Schwere, Leichtigkeit, Fließen, Zusammenhalten, Hitze, Kälte, Druck, Stutz, das sind die Elemente, die kommen zusammen. Erfahrung von Erde und Erfahrung von Temperatur und Erfahrung von Druck kommen alle zusammen, obwohl sie alle andere Eigenschaften, eine andere Funktion haben. Wie kann man da überhaupt über ein Ich reden? Wenn man diese diese 3 Schleier weggeschafft hat, dann schafft man Schleier, der größten Schleier, dann kommt die große Befreiung, die Schleier Aramana, Ghana, Aramana, Ghana ist, Aramana heißt Objekt, Alambana. Warum Alambana? Alambati, unser Geist, damit er funktioniert, muss irgendwo gehängt werden. Wenn er nicht gehängt ist, er wird sich nicht bewegen. Deswegen, er braucht unbedingt ein Objekt. Dieses Objekt deswegen heißt Alambana. Und wenn wir diese drei Schleier gelöst haben, dann die Objekte, die wir sehen, sind ichlose Objekte. Dann kann man in Ruhe bleiben. Indem die Schriften sagen, die alle Sorgen und Ängste gehören denen, die einen Ich haben. Einer, der kein Ich hat, der hat keine Sorgen, keine Ängste, keine solche Sachen. Er kennt sie einfach nicht. Warum? So technisch gesagt, nach den Kommentaren, er hat diese vier Schleier gelöst. Und wie werden diese vier Schleier gelöst? Das wird auch erklärt in den Kommentaren. Erwähnen wir das nur sehr kurz, indem wir möchten noch ein paar andere Sachen lernen. Die Kommentare sprechen von die Übung von Sampajanya, von Wissensklarheit in diesen verschiedenen Aktivitäten, Arme strecken oder blinken oder sehen nach vor sich oder sehen seitwärts und so weiter. In allen diesen Aktivitäten, wie wird einer Sampajanakari, wie wird einer sein, der Wissensklarheit macht? Er wird haben, so die Kommentare erklären, er will haben Mula Parinya. Mula Parinya heißt, dass er weiß, dass alle, was er erlebt, eben Prozesse sind. Und natürlich Abhidharma hat sehr, sehr detaillierte Erklärung von diesen Prozessen. Wenn wir eine Farbe sehen, dann muss, damit wir die Farbe sehen können, dann muss unsere Bhavanga, diese Grundbewusstsein, unterbrochen werden. Nur wenn es unterbrochen wird, werden wir mit dem Objekt in Beziehung. Wenn es unterbrochen wird, dann wendet sich automatisch die Bewusstsein zu dem Objekt. Das ist dann Sehensprozess. Wenn sich Bewusstsein zu dem Objekt wendet, Objekt wird in reflektiert in Auge. Das ist dann Augenbewusstsein, Augebewusstsein. Nachdem Objekt in dem Auge reflektiert wurde, ist er wieder empfangen von dem Geist, ist er untersucht von dem Geist, dann der Geist entscheidet sich gegenüber dem Objekt, dann wird der Objekt erfahren, aber der Objekt wird erfahren in diesem Prozess von Sehen durch die Sinnen, nur als Farbe oder als Gestalt, ohne viele Gedanken. Deswegen, es kommt nicht nach der Lehre von eigenen Abhidharmas, die zum Beispiel in Tattva Siddhi in Chinesisch, Sautrantika Abhidharma, auch spricht von Prozess, aber in dem Prozess von bloß Sehen kommt nicht zustande ein unheilsamer oder heilsamer Geist. Kann man nicht. Nach der Theravada, wenn wir unmittelbar sehen eine Farbe, schon kommt winzige, in der Farbe sehr schön ist, kommt schon sehr winzige Tendenz an diese Farbe anzuhaften. Aber in der Tat, diese karmische Kraft ist zu schwach, deswegen man kann sagen, in dem bloß sehen Prozess, wenn wir bloß Farbe, wenn ich bloß Farbe sehe, noch nicht den Mensch unterscheide, in diesem Prozess gibt es praktisch nicht heilsame oder unheilsame Geist. Bloß sehen. Nach der Unterscheidung von der Farbe und Gestalt, dann kommt viele Geisteprozesse, die dann weiter unterscheiden. Das ist ein Mensch, dieser Mensch ist, trägt solche Kleider, die gefallen mir, das ist schöne Kleidung, der hat solche Haare, die sind schön, solche Ohren, solche Augen, solche Haut und so weiter. Dann kommen endlose geistige Prozesse, die basiert sind auf dem Bild, was die Augen gesehen haben, aber dieses Bild ist schon geistige, ist schon Konzept, ist nicht direkt. Der Auge sieht nur Farbe und Gestalt, nicht jetzt dieses Konzept, das ist ein Mensch, der mir gefällt oder mir nicht gefällt. Ich werde jetzt in der Abhidharma gibt es verschiedene Schulen, die auf verschiedene Weise erklären. Nach der Yogacara-Lehre kommt die alle Unterscheidung dadurch, Yogacara Abhidharma, dass man dann der Geist formiert sich eine Vorstellung von selbst existierende Entität. Aufgrund die Unterscheidung dann existiert von den Farben und so, durch diese diese Konzept von selbst existierende Entität, das durch die Namen, die wir an die Objekte geben, dann zustande kommt. Dann sieht man den Objekt als eine Totalität. Wenn man das als Totalität gesehen hat, dann wird man es mit einem Subjekt identifizieren, der das sieht. Und das dann mit es gefällt mir nicht und es ist nicht Objekt von das mir gefällt oder gefällt mir nicht, dann wird man ohne Interesse. So unser Prozess von geistigen Unterscheiden. das immer folgt, unmittelbare Seelen oder Herren und so weiter. Also die Wissensklarheit ist eben, dass man versteht, dass was man hört, was man sieht, was man schmeckt, was man riecht, in diesem Moment von den Wahrnehmung von den fünf Sinnen kommen nicht die Unreinheiten des Geistes zustande. Die kommen zustande in den Geistesprozessen, die dann folgen. Diese Geistesprozessen haben als Objekt Geistesprozesse nach der Abhidharma-Lehre sind von zwei Sorten. Die Geistesprozesse, die Sinnenprozesse folgen, die haben dann diese Farbe oder Gestalt, das durch Auge gesehen wird, als Objekt haben, oder Visum Visum, Anupubika Visum Visum. Visum Visum heißt, wenn wir zum Beispiel abstrakte Konzepte unterscheiden oder Nummern und so weiter, dann arbeiten wir, der Objekt erscheint direkt aus dem Geist. Er ist nicht nach dem, erscheint nicht nach der Unterscheidung von den fünf Sinnen. Ist das klar? Habe ich mich klar ausgedrückt? Auf jeden Fall, in diesen Prozessen, dann kommen die Unreinheiten. Die sind nicht existierend oder sehr, sehr schwach, nicht stark genug, um zu unterschieden werden in den Sinnenprozessen. Das heißt, dass die sozusagen die Unreinheiten, die in den Geist kommen, sind Agantuka. Agantuka heißt, die sind Fremde oder Gäste zu diesem Prozess von Wahrnehmung. Die sind, die entsprechen nicht den Objekten, die wir ursprünglich mit den Augen oder mit den Ohren unterschieden haben. Die sind, die kommen von uns selbst, von den früheren Erfahrungen, die wir früher gesammelt haben. Das heißt, Teil von Wissenklarheit ist, indem man so alles versteht als Prozesse, diese Unreinheiten des Geistes, die wir erleben, sind eigentlich fremd zu den Prozessen von sinnlichen Erfahrung. Sie kommen, diese Unreinheiten des Geistes kommen von unseren früheren Erfahrungen. Kurze Verständnisfrage, ist das jetzt Yogacara oder ist das Nein, das ist Theravada, Abhidhamma. Und Yogacara, ist das Madhyamika? Ist das gleiche Yogacara und Madhyamika? Oder? Nicht ganz. Was diese Selbstnatur der Dinge, das ist selbst. Das ist egal, ob es Yogacara ist oder Madhyamika, die alle behaupten, dass die Unreinheiten des Geistes kommen durch Samaropana, durch Imposierung von Selbstexistenz an die Objekte, die überhaupt nicht da ist. So wie der Aryadeva sagt in Chatushataka, erste Vers von Chatushataka, Dummkopf. Wir sind Dummköpfe, indem wir noch Unreinheiten des Geistes haben. Du Dummkopf, denselbe Objekt, das wie kennst du von einem Ich reden, in dem derselbe Objekt, das du als angenehm erfährst, im nächsten Moment wird Objekt, das von Liebe ist, wird Objekt von wieder Objekt von Hass, und das Objekt von Hass wird wieder Objekt von Verblendung. Wie du, Dummkopf, kennst du von einem Ich in dem Objekt noch reden? Das ist unsere Situation, in der wir nicht Wissensklarheit anwenden. Also das Gegenteil von Wissensklarheit ist, dass man sich Mühe gibt, nicht Dummkopf zu sein. Na gut, dann den Rest erklären wir morgen, indem alle gespannt zuhören, dann ist gute Zeit aufzuhören, und dann dann kommen Sie morgen. Morgen hoffentlich erinnern Sie sich dann, an was gesagt wurde, und wir fügen noch ein paar schöne Sachen dazu. Okay? Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Bante, bitte, was halten Sie von Organspende? So diese Frage erlaubt ist. Naja, das ist lange Diskussion, Organspende. Ich sage nicht nein. Es ist sehr komplizierte Frage. Natürlich, wir haben viele, viele Beispiele in der Jataka-Literatur, wo der Bodhisattva selbst hat verschiedene Organe gespendet, Augen und so weiter, als Sibijataka. Auf andere Seite, diejenigen, die sich mit Tantra beschäftigen, die meditieren über sich selbst als eine Gottheit, und der Wesen von dem Mensch ist Gottheit, so glaubt die Tantra. Und man immer visualisiert sich als Gottheit, und die Welt ist dann schon das reine Buddha-Land. In diesem Sinne, für einen, der so meditiert, ist wieder Problem, ein Organ zu spenden, indem man ein Gottheit wird. Also auf jeden Fall, wenn der Absicht, wir haben schon Wissensklarheit gesprochen, wenn man mit Wissensklarheit einen Organ spenden kann, dann ist es sehr große Tat. Aber wenn man nicht Wissensklarheit hat und ein Organ spendet, es gibt in den armen Ländern, ich lebe ja in Indien, oft, es gibt Leute, die spenden Organ, um Geld zu verdienen. Nur das ist natürlich Blödsinn. Das ist nicht gut. Wie ist es, wenn man stirbt? Weil Sogyal Rinpoche schreibt, dass man 3 Tage lang stirbt oder so ähnlich. In der Theravada-Tradition ist anderes. Okay. In der nördlichen Buddhismus, auch in Sarvastivada, chinesischen Buddhismus, tibetanischen Buddhismus, sie glauben, dass es Antarabhava gibt, Zwischenexistenz. Mhm. In Theravada, was Zwischenexistenz genannt ist, ist interpretiert als Zustand von Preta, von dem hungrigen Geist. Mhm. Die Laien in Thailand oder Oder in Sri Lanka, wenn jemand stirbt, immer machen sie Opfergabe zu den Heiligen, zu den hungrigen Geistern und so weiter. Hm? In der Tat, es handelt sich um sehr ähnliche Sache. In der nördlichen Tradition, dieser Zustand von Antara Bhava zwischen Existenz kann bis zu 49 Tage fortsetzen. Dann 49 Tage, immer eine Woche machen sie dann Rituelle, die Mönche. Das ist Bardo. Bardo, mhm. Ja. Das ist dann aber tibetanischer Buddhismus, Buch von Toten. Mhm. Das, dann kommen, die vorbereiten sich für Tod, indem sie sich visualisieren, die Elemente als Gottheiten und so weiter, als Lichte. Mhm. Was soll das mit da Frage offenes Haus? Offenes Haus Omitobo. Hat da jemand Bedenken, dass nachts ein Dieb kommt und die Speisekammer ausräumt? Schokolade. Und wenn schon, Dharma ist die beste und gesündeste Nahrung. Also bleibe cool, nettes Mädel oder Junge, es wird dir nichts schaden. Na prima, dann machen wir nächste Frage. Liebe Bhante, wann wird man in der Hölle wiedergeboren? Stimmt es, dass es 18 Stufen gibt? Und bitte erklären Sie den Begriff Nirvana. 18 Stufen, nicht 18 Stufen, 8 kühle Hellen und 8 heiße Hellen gibt es. Die sind genau so wie in der unsere gute Leoda, unsere gute Freund in Italien, wie heißt er? Commedia Divina. Dante. Wie er schildert die Hellen, so in der buddhistischen Literatur auch genau geschildert, die Hellen, wer sich da befindet und so weiter. Aber nicht 18, sondern 8, insofern ich weiß. Und Begriff Nirvana ist, wenn man das erklären konnte, alle würden schon sich bemühen, in Nirvana zu kommen, indem man, niemand kann Nirvana erklären, die wir Wesen sind sehr tichtig zu machen, alles anderes außer das, was zu Nirvana führt. Nirvana lässt sich nie erklären. Und Nirvana, für Nirvana gibt es viele, viele verschiedene, je nach den Schulen, verschiedene Erklärungen. Zum Beispiel in Sautrantika, Nirvana wird als Annihilation erklärt. Nach Ratanasutta, die sagt, dass der Weise so wie Flamme von der Flamme von der Lampe ist erlöscht. Dass diese Nirvana hat positive Interpretation, auch negative Interpretation. Die beide sind da. Manche, so wie besonders diese Tathagata Garba und so, hat besonders betont die positive Seite von Nirvana. Und manche Schulen betonen die negative Seite von Nirvana. Aber beide Seiten sind da. Nirvana ist, so wie es erklärt wird, Nirvana ist ein Zustand frei. Der gute Sariputta erklärt Nirvana als Zustand, das frei von Verblendung, von Begierde und Hass ist. Das ist auch eine sehr gute Erklärung, aber nicht ausreichend. Keine Erklärung ist ausreichend für Nirvana. Man muss Nirvana selbst erleben. Nirvana ist auch natürlich die Soheit. Nirvana ist auch die Absenz von die von selbst in allen Phänomenen und so weiter. Viele verschiedene Interpretationen von Nirvana. Nirvana ist es gibt Nirvana mit Rest und Nirvana ohne Rest. Zwei Sorten von Nirvana. Nirvana mit Rest ist, was man erlebt, wenn man frei von Befleckungen des Geistes ist. Nirvana ohne Rest ist, was der Arahat oder Buddha erlebt, wenn sie sterben. In Mahayana-Tradition aber gibt es dann vier Nirvanas. Natürliche Nirvana und Nirvana, das in Pragya-Paramita-Literatur, die Nirvana von apratishtita Nirvana, unergründete Nirvana. Die unergründete Nirvana ist dann die Nirvana, das der Bodhisattva erlebt. Aber das ist eine lange Diskussion. Sie können später sich damit beschäftigen. Und liebe Bhante, Sie Insel der Wahrheit, das ist nur Name. Name ist es gibt eine sehr schöne Geschichte in den Jatakas. Da ein Mönch kommt zu Buddha und er will seinen Namen ändern. Der Buddha schickt ihn in der Welt und sagt, er soll sich einen Namen wählen, der ihm gefällt. Dann er geht und sieht da jemand wird, wie sagt man, wird die Kremation, kremiert, die Leiche. Eine Verbrannung. Und der Frage, wer ist da in dieser Leiche, das jetzt, wie heißt er? Der glücklich. Und so weiter. Dann er will nicht mehr seinen Namen. Ihr Dharma-Vortrag und die Beantwortung der Fragen war von hoher Qualität, einfach spitzenmäßig. Erste Sahne sozusagen. Tausend Dank. Okay, aber das ist keine nicht eine Frage. Dann wir gehen weiter. Lieber Bhante, was saniert im Buddhismus, wenn ein Mensch dement wird? Was passiert? Was passiert im Buddhismus? Passiert überhaupt nichts. Im Buddhismus gibt es überhaupt kein Wesen, überhaupt kein Mensch. Wenn jemand dementiert ist, dann sind diese seine die Tätigkeiten des Geistes sind ja, es gibt auch viele verschiedene Sorten von Dimension, nicht wahr? In Medizin. Es ist nicht eine Sorte. Je nach der Sorte von Dimension. Dimension ist sozusagen meistens Schwächung von gewissen Geistesaktivitäten. Was ist es im Buddhismus, wenn ein schwer krankes Mensch den Freitod wählt? Es gibt eine Geschichte über Channa, der sich, also im Buddhismus, wenn man sich Leben nimmt, es gibt so viele Beispiele von den Menschen, die sich Leben genommen haben. Es gibt auch Geschichte von Channa, der in dem Moment, wo er sich Leben nimmt, er wird Arahat auch. Sowas kann auch passieren. Also von der Aspekt von Buddhismus nach Vinaya, wenn man sich selbst Leben, wenn man jemanden tätet, darf man nicht mehr als Mensch bleiben. Das ist aber wenn man eigene Leben nimmt, dann ist es von Vinaya gesehen ist nur Dukkata, ist nicht gut gemacht. So sollte man nicht, ist kein schweres Vergehen. Aber soll man nicht tun. Man soll immer die höchste Wahrheit im Buddhismus ist Toleranz. Und höchste in Saleka Sutta, der Buddha erklärt auch das höchste Samadhi ist auch Toleranz. Man soll so üben, dass man lernt, fähig werden, auch die großen Schmerzen, die man erlebt im Todesprozess, tolerieren. Das ist das Beste. Aber wenn man sich selbst, indem man nicht fähig tolerieren ist, wenn es im Fall von einem Mönch ist, dann ist es nicht kein schweres Vergehen. Ist leichtes Vergehen. Also wird nicht gesehen als etwas, was sich eignet, aber wird auch nicht gesehen als etwas, was sehr schlecht ist. Nicht sehr unethisch ist. Das nicht. Okay, dann jetzt bleibt halbe Stunde, nicht mal halbe Stunde, wir machen 20 Minuten Metta-Meditation und rezitieren wie üblich Metta-Sutta. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Karaniya mat takusalene yantam santam padam abhisamecce sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani santu sako ce subaroce apakicho ce salahukavuti santindriyo ce nipakoce apangabo kulesu ananugindo na chakundam samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum sukino va khemino hantu sambe satta bhavantu sukitatta yeke chipana bhutatti tasava thavarava anavasesa dighava ye mahantava majima rasaka anakatulla dikthavaye va additthaye cha dure vasanti avidure bhutava sambhave siva sambe satta bhavantu sukitatta na paro param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi vyaro sana patighasanya na anyamanyasa dukam michaye mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam mettam cha sabba lokasmin manasam bhavaye aparimanam udang ado cha tiriyam cha asam badam averam masapattam thittam charam nisinno va sayano va yavatassa vigatamindo etam satim madittheye brahmam etam viharam idam ahu dittin chanu paggama silava dasanena sampannamo kame suvineyagedam nahi jatu gambasayam punareti ti etena sache vajena hotu te jaya mangalam etena sache vajena nasantu sabu padava etena sache vajena sambe roga upasamentute.